Am 6. März gab es eine Gedenkveranstaltung zum 70. Gründungstag der Militärkapelle der koreanischen Volkstruppen des Innern. Daran nahmen die Funktionäre des betreffenden Bereiches, die leitenden Mitarbeiter, Kunstschaffenden, Künstler und die Belegschaft der Militärkapelle teil. An der Veranstaltung wurde ein Glückwunschschreiben des Zetka der Partei der Arbeit Koreas an die Kunstschaffenden und Künstler der Kapelle übermittelt. Darin hieß es: Genosse Kim Il-sung gründete am 6. März zu C36 1947 die Militärkapelle der koreanischen Volkstruppen des Innern, leitete mehrmals die Darbietungen der Kapelle und erhellte dabei die Richtung und den Weg der Kapelle. Genosse Kim Jong-il schenkte der Kapelle große Aufmerksamkeit und erklärte ausführlich die Richtschnüre für ihre Schaffenstätigkeit, wie die Frage der Wahrung der Eigenart der künstlerischen Organisation. Im Glückwunschschreiben wurden die Kunstschaffenden und Künstler der Kapelle hochgeschätzt, die 70 Jahre lang mit den revolutionären und kämpferischen Schaffenstätigkeiten und Darbietungen der ganzen Armee und dem gesamten Volk die Würde und den Stolz auf die Partei der Arbeit Koreas und den Staat und den Sozialismus einpflanzten und diese zur Durchsetzung der Parteiideen und zur Verteidigung der Parteipolitiken aufrüttelten. Nach dem Referat gab es die Reden.